dann der dritte Vortrag in unserer Reihe zur Ebenkrise. Heute wird es wieder ein bisschen theoretischer. Ja, also schon wirklich sehr, dass er kommen konnte. Und der Child ist aus Wien und ja, ursprünglich vor allen Dingen in Theater und Musikwissenschaft und Germanistik unterwegs, hat er sich später viel mit Rechtsphilosophie und kritischer Theorie auseinandergesetzt. Und ja, ich denke, das wird heute ein sehr guter Vortrag, der das Thema EU und EU-Krise aus ideologiekritischer Sicht beleuchtet. Ja, danke. Ich habe aus Wien mitgebracht ein paar Exemplare der neuen Zeitschrift Sans Phrase. Die erscheint in Freiburg und Wien, herausgegeben von Manfred Dahlmann und mir. Dieses erste Heft der neuen Zeitschrift, Zeitschrift für Ideologiekritik, ist vor knapp 2 Monaten erschienen. Und da finden sich auch einige Beiträge zum Thema dieser Reihe, zum Thema Eurokrise. Und wenn also Interesse besteht, kann man das hier nachlesen, weil ich werde mich in meinen Ausführungen mehr oder weniger auf diese Beiträge aus Sans Phrase indirekt beziehen. Die Zeitschrift kostet übrigens im Abonnement nur 10 Euro inklusive Versand. Die Einzelhefte, die Einzelexemplare, also ein Heft, wenn man es nur so bestellt, kostet 12 Euro. Das ist als kleiner Werbeblock am Beginn. Nun, die Beiträge, die wir da verfasst haben zum Thema Krise, die sind ja alle etwa vor 5-6 Monaten entstanden oder abgeschlossen worden. Und inzwischen hat sich ja hier auch wieder etwas geändert, was die aktuelle Situation betrifft. Es scheint ja so, als ob die Euro-Krise Pause macht, als ob ein Aufschub gelungen ist, als ob Zeit gewonnen wäre. Nicht zuletzt durch die Bekundungen von Mario Draghi, dem EZB-Präsidenten, im vergangenen Sommer. Das hat also die Finanzmärkte beruhigt. Es gibt derzeit kaum einen Krisengipfel, deren es ja so viele gab im vergangenen Jahr. Und so muss ich mir auch einen anderen aktuellen Einstieg überlegen. Die Eurozone ist ja nicht die einzige Währungsunion auf dieser Welt. Es gibt 2 oder 3 weitere, die allerdings von ganz anderer Wirtschaftskraft sind und ein ganz anderes Gepräge haben. Etwa zur selben Zeit, als in Europa die Währungsunion vorbereitet wurde, sind 2 solche Zonen in Afrika entstanden. Die erste wurde 1994 gegründet, die Westafrikanische Währungsunion, auf der Grundlage der Wirtschaftsunion ECOWAS. Und dieser Währungsunion gehören unter anderem Elfenbeinküste, Mali, Niger, Senegal, Togo und andere Länder an. Seit 1999 gibt es die benachbarte Zentralafrikanische Währungsunion, zu der Kongo, Tschad, Zentralafrikanische Republik und andere Staaten gehören. Und für die nächsten Jahre war eigentlich auch eine ostafrikanische geplant, unter anderem mit Kenia, Tansania, Ruanda. Nun, in diesen afrikanischen Staaten treten seit längerem schon Bandenherrschaft und Bandenkriege mit besonderer Intensität hervor. Wobei eben auch, wie sich 2012 vor allem in Mali herausstellte, die dschihadistischen Banden am leichtesten Terrain gewinnen. Affinitäten zu Europa zeigten sich unter anderem auch darin, dass der Strafgerichtshof in Den Haag, der internationale Strafgerichtshof in Den Haag, der doch als eine kerneuropäische Erfindung in Anspruch nimmt, Verbrechen auf der ganzen Welt jenseits der Souveränität der einzelnen Staaten zu ahnden, dass dieser Strafgerichtshof in Den Haag sich geradezu exklusiv auf Bandenführer aus diesen Regionen verwiesen sieht, weil es hier eben so schlecht steht um die Souveränität der Staaten. Dort, wo jedoch die Dschihadisten wirklich erfolgreich sind, also etwa in Mali, hat der Strafgerichtshof an sich ja nichts zu melden, solange jedenfalls nicht ein Staat wie Frankreich, gestützt auf seine Souveränität und ganz unabhängig von der Europäischen Union, eingreift und etwas gegen sie, gegen diese dschihadistischen Banden unternimmt, wie es eben jetzt gerade geschieht. Was sich in Mali abspielt, ist der extremste Ausdruck davon, wie sich Krise und Souveränität zueinander verhalten. Von diesem Verhältnis wollen aber heute die Verfechter der Europäischen Union eigentlich nichts wissen. Bedeutend gefährlicher aber sind freilich die Gegner der Europäischen Union, die sich beständig auf Staat und Souverän berufen und Staat und Souverän gegen die EU mobilisieren wollen. Das ist ja sozusagen das große Thema der EU-Gegner. Der souveräne Staat soll wiederhergestellt werden gegen die Europäische Gemeinschaft. Der Begriff vom Staat, der dabei formuliert wird, hat allerdings, wenn man sich das genauer ansieht, mehr Gemeinsamkeiten mit dem Dschihad, als die Europäische Union Gemeinsamkeiten mit einer politischen Union hat, die für sich in Anspruch nehmen könnte, ein wirklicher Staat zu sein. Es handelt sich ja hier bei dieser Union um ein in der Tat merkwürdiges politisches Gebilde, eigenartig in der Schwebe gehalten zwischen einem Bündnis souveräner Staaten und einem eigenen europäischen Staat, in dem die europäischen Länder nur Bundesstaaten wären. Dieser Schwebezustand erweist sich, denke ich, als äußerst förderlich für alle möglichen fatalen antikapitalistischen Fantasien, für die Produktion von Feindbildern, die dann auf die Europäische Union projiziert werden. Die Europäische Union wird durch diese Feindbilder hindurch, nämlich vor allem als eine Unternehmung wahrgenommen, die gerade den Souverän entmachtet, zu dem sich die Bürger in ihrer Angst vor der Krise unwiderstehlich hingezogen fühlen, sobald ihr Eigentum in Gefahr gerät. Und mit Bürger meine ich jetzt auch diejenigen, die als ihr Eigentum nur ihre Arbeitskraft besitzen, die sie verkaufen können. Die Europäische Union wird wahrgenommen als Lobby der Börsen und Märkte, als Erfüllungsgehilfe der Banken und Fonds. Sie sei, so bringt es die Junge Freiheit, diese rechtsradikale Zeitschrift, auf den Punkt, sie sei Servicebehörde des globalisierten Finanzkapitals. Also da fehlt dann wirklich nur noch eine Anspielung auf die Weltverschwörung des Judentums, die man natürlich auch in dieser Zeitung findet. Jeder kleine Schritt zur Ausbalancierung der gemeinsamen Währung, der von der Europäischen Union unternommen wird und sich zwangsläufig gegen die Souveränität der Mitgliedstaaten richtet, aber doch nur ein kleiner Schritt ist, jeder dieser kleinen Schritte lässt EU-Bürokraten und EU-Politiker in der Logik dieses Feindbildbewusstseins als bloße Agenten der unersättlichen Gier auf dem Finanzmarkt figurieren, die es recht eigentlich erst ermöglichten, diese Agenten, dass, ich zitiere, eine Hundertschaft schnöseliger Finanzdealer mit dem Schicksal ganzer Völker Monopoly spiele. Das ist nun nicht ein Zitat aus der Jungen Freiheit, sondern eines deutschen Sozialdemokraten und Präsidenten des Europäischen Parlaments. So verschanzen sich die Antikapitalisten von rechts wie von links oder diejenigen, die sich antikapitalistisch artikulieren, meinen. So verschanzen sich die Antikapitalisten von rechts wie von links aus den Nettogeberländern wie aus den Nettoempfängerländern vor den eigenen Projektionen nur umso verbissener hinter dem, was sie als Souveränität ihres Staats verstehen wollen. Und was sie darunter verstehen, das kann man erfahren, wenn man etwa anhört, was auf der Souveränitätskonferenz, wie sie Jürgen Elsässer vor einigen Monaten in Berlin abgehalten hat, von sich geben, was da von sich gegeben wird auf dieser Souveränitätskonferenz, bei der als der große Star Peter Scholl-Latour aufgetreten ist. Man kann es aber auch gleich erfahren bei Heinz-Christian Strache von der FPÖ in Wien. Oder man macht eine Reise nach Ungarn. Figuren wie Strache oder Elsässer oder Scholl-Latour erscheinen mir gewissermaßen wie Karikaturen von Carl Schmitt aus der heutigen Perspektive entworfen. Was ich damit meine, das wird hoffentlich noch klar werden im Laufe dieses Vortrags. Ich möchte aber nicht mit Carl Schmitt beginnen, möchte nicht über Carl Schmitt sprechen, sondern ich möchte mit Max Weber beginnen, mit einem Zitat von Max Weber aus Wirtschaft und Gesellschaft, wo es ihm darum geht, was nun die wirkliche Herrschaftsstruktur in einem Land ausmacht. Und dieses Zitat möchte ich auf die Europäische Union versuchen anzuwenden. Die wirkliche Herrschaftsstruktur, sagt Max Weber, bestimme sich nach der Beantwortung der Frage, was geschehen würde, wenn ein satzungsmäßig unentbehrlicher Kompromiss, zum Beispiel über das Budget, nicht zustande käme. So Max Weber. Das wäre die zentrale Frage auch nach der Souveränität, nach der wirklichen Herrschaftsstruktur. Nun hat die Europäische Union, wie man weiß, kein gemeinsames Budget, also kein eigentliches Budget. Natürlich gibt es ein gemeinsames Budget in dem Sinn für Dinge, die gemeinsam von diesen Ländern unternommen werden, aber es gibt kein eigentliches Budget für die EU, das heißt ein Budget, das sich aus den Steuern der Bürger speisen würde. Die Europäische Union hat in dem Sinn kein gemeinsames Budget, sondern jedes Land hat sein eigenes Budget, aber die große Mehrheit der EU-Staaten hat eben eine gemeinsame Währung. Die unentbehrlichen Kompromisse, von denen Max Weber hier spricht, betreffen also vor allem die Währung, den Euro, und damit aber auch vermittelt die Budgets der einzelnen Euro-Länder. Nur dass diese Budgets eben nicht unter der Hoheit der Europäischen Union stehen, sondern nach wie vor zur Souveränität der einzelnen Länder gehören. Die Frage lautet demnach, was geschehen würde, wenn ein Kompromiss genau hier zwischen der Europäischen Union und dem Souverän über dessen jeweiliges Budget nicht zustande käme. Nach dem sogenannten Fiskalpakt, der 2012 als völkerrechtlicher Vertrag von allen Ländern der Eurozone und fast allen Ländern der Union unterzeichnet worden ist, wird hier automatisch ein Defizitverfahren eingeleitet, wenn ein Land die Vorgaben nicht erfüllt, die Budgetvorgaben. Zugleich soll es damit auch die Möglichkeit geben, dass es durch einen anderen Mitgliedstaat vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt wird. Durch die Kommission, durch die EU-Kommission selbst ist das allerdings nicht möglich, da diese Kommission eben allen EU-Staaten verpflichtet ist, auch denen, die den Fiskalpakt nicht unterzeichnet haben. Da merkt man schon die Kompliziertheit dieser Strukturen, dieser wirklichen Herrschaftsstrukturen, um das mit Max Weber auszudrücken. Die Strafen allerdings, die dabei verhängt werden können, wenn so ein Verfahren eingeleitet wird, sind zunächst selber finanzieller Natur, ökonomische Sanktionen die wir ergänzende Maßnahmen neben denen des IWF, des Internationalen Währungsfonds, erscheinen. Und man fragt sich, was geschieht aber, wenn das Land auch die Strafzahlungen nicht leistet und die Sparmaßnahmen weiterhin nicht durchführt. Die Möglichkeit, es dann aus der Eurozone oder der Union auszuschließen, diese Möglichkeit ist keineswegs vorgesehen. Auch der vorübergehende Ausschluss scheint gesetzlich nirgendwo eindeutig geregelt. Lediglich wenn ein Mitgliedstaat die gemeinsamen Werte des Artikel 6 Absatz 1 des EU-Vertrags, das sind Freiheit, Demokratie, Grund- und Menschenrechtsschutz, Rechtsstaatlichkeit, schwerwiegend und anhaltend verletzt, kann der EU-Rat mit qualifizierter Mehrheit beschließen, diesem Staat gegenüber bestimmte Rechte auszusetzen, das heißt, dessen Mitgliedschaft suspendieren, was de facto aber nur heißt, dass dieser Staat sein Stimmrecht im EU-Rat vorübergehend verliert. Also auch hier ist der wirkliche Ausschluss, auch wenn gegen solche Werte verstoßen wird, ist der wirkliche Ausschluss eigentlich nicht möglich. Wenn im Europarecht sowie in den Gemeinschaftsverträgen der Europäischen Union solche abschließenden Regelungen fehlen, könnte vielleicht noch das Völkerrecht herangezogen werden. All das wurde ja im vorigen Jahr ventiliert im Fall Griechenlands. Was heißt, ein Land kann man Griechenland ausschließen, wenn man das will, aus der Union ausschließen. Und da könnte ja dann vielleicht noch das Völkerrecht herangezogen werden, hier im Besonderen die sogenannte Wiener Vertragsrechtskonvention, die im Artikel 60 die Vertragsaufhebung bzw. den Ausschluss bei erheblicher Vertragsverletzung erlaubt. Aber das ist eben eine völkerrechtliche Bestimmung und nicht eine Bestimmung des EU-Vertrags, und es verhält sich damit wie mit allen völkerrechtlichen Regelungen, wie mit dem Völkerrecht selbst, als einem per se nur gelten sollenden, nicht wirklich geltenden Recht. Kein Souverän deckt dieses Völkerrecht, kein Souverän garantiert seine Anwendung. Also auch hier ist eigentlich eine Anwendung dieses Rechts gebunden an einen bestimmten Souverän, den es aber in der Europäischen Union ja gar nicht gibt, als europäischen Staat nicht gibt. Etwas anders verhält es sich mit dem Recht des Mitgliedstaats, von sich aus der Union auszuscheiden. Das scheint wirklich möglich, und in der grauen Vorzeit der Europäischen Gemeinschaft, der EWG, hat das Grönland tatsächlich getan. Das war vor 30 Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Aber auch hier gibt es bei dieser Möglichkeit auszutreten aus der Union, auch hier gibt es, wenn es nicht einvernehmlich geschieht, sondern einseitig, keine verbindliche Regelung. Wie es sich mit dem Einvernehmen in solchen Fällen verhält, das drückte die Frankfurter Allgemeine Zeitung bereits Anfang des vorigen Jahres recht unverblümt aus. Da ging es eben um Griechenland, wenn man sich erinnert. Damals ganz besonders war das große Thema. Und da hieß es in der FAZ, Griechenland müsse mit mehr oder minder sanftem Zwang, der Drohung also die Kreditzahlungen endgültig einzustellen, dazu überredet werden, die Eurozone zu verlassen, mit mehr oder minder sanftem Zwang. Und damit hat man eigentlich nur wiederholt, was der FPÖ-Chef, der schon genannte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, längst gefordert hatte, schon vor 2 Jahren gefordert hatte, Griechenland müsse man aus dem Euroraum entfernen. Dieses Einvernehmen wäre also wiederum kein Kompromiss im Sinne Max Webers, vielmehr setzte sich darin mittels entsprechendem ökonomischen Druck, letztlich militärischer Drohung, ein hegemonialer Souverän durch, der inoffiziell innerhalb der Europäischen Union längst das Sagen hat. Mit den Worten des schon zitierten deutschen Sozialdemokraten und Ex-Präsidenten des Europäischen Parlaments, die Krise sei, ich zitiere, eine Erinnerung an die besondere Verantwortung Deutschlands, nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Ganze. Das heißt, so weiter Klaus Hentsch, Ohne deutsche Führung kommt Europa nicht weiter. Die Union braucht Führung. Sie kann sie von den Institutionen und Personen in Brüssel nicht verlangen, sie erwartet sie von Deutschland. Solange die Krise nicht manifest wurde, dachte kaum jemand daran, dass sich solche Fragen stellen, nicht, dass dieses Inkognito, das Deutschland innerhalb der EU besitzt, gelüftet werden muss, dass der europäische Einigungsprozess die Frage nach der wirklichen Herrschaftsstruktur überhaupt noch aufwerfen könnte. Man ging ja davon aus, dass der Nationalstaat an sich überwunden wäre durch die Europäische Union, die Frage der Souveränität sich nicht stellen würde als eine Frage der Krise, der Krisenbewältigung. Einen hübschen Ausdruck für diese Hoffnungen hat man ja noch immer in der Hand, wenn man den Euro sich ansieht, also die Euro-Münzen auf der einen Seite, die Euro-Scheine auf der anderen Seite. Also der Souverän ist ja offenkundig zum Kleingeld geworden, ist zu Kleingeld gemacht worden. Man denke etwa an die 50-Cent-Münze. Wenn sie aus Deutschland kommt, dann findet man hier das Brandenburger Tor abgebildet. Das ist also noch ein direkter Hinweis auf einen bestimmten Souverän. Das ist so in der Tradition der Geldscheine, wie man sie kennt, nicht? Auf den Geldscheinen, auf dem Geld findet man den direkten Hinweis auf den Staat, die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Staat angegeben in Form eines Symbols, eines Bauwerks, einer berühmten Persönlichkeit aus dem jeweiligen Land. Sieht man sich aber nun die Euroscheine an, so gibt es hier keine wirklichen Symbole für einen Staat, für einen wirklichen Staat, keine Symbole für einen wirklichen Staat. Da finden sich imaginäre Beispiele europäischer Kunststile abgebildet. Etwa auf dem 10-Euro-Schein ein romanisches Portal, auf dem 20-Euro-Schein ein gotisches Fenster. Und das sind tatsächlich nur Beispiele wie aus einem Kunstgeschichtebuch. Diese Gebäude existieren nicht wirklich. Nicht? Sie verweisen auf keinen wirklich existierenden Souverän, auf ein wirklich existierendes Land. Das sind imaginäre Beispiele von Kunststilen. Und seit der Bankenkrise, speziell aber seit der auf die Bankenkrise folgenden Staatsschuldenkrise, blickt man zunehmend deprimiert durch das gotische Fenster des 20-Euro-Scheins ins Nichts. Steht kein Land dahinter, kein Souverän, den man hier entdecken könnte. Und so spricht dann etwa Emmanuel Todd im Zusammenhang mit dem Euro, der bekannte Historiker aus Frankreich und Stichwortgeber der französischen Politik, Emmanuel Todd, spricht desillusioniert davon, dass der Euro in die Geschichte als der Meisterirrtum der herrschenden Eliten in Europa eingehen werde. Sie wussten nicht, was sie schufen, einen Zombie, und können sich deshalb auch nicht von ihm lösen. Übrigens fällt mir da jetzt ein, dass ja mittlerweile ein neuer 5-Euro-Schein geplant ist, oder schon entworfen worden ist, der demnächst auch kursieren wird. Und alle Geldscheine werden wahrscheinlich in diesem Sinn reformiert werden, neu gestaltet werden. Und bei diesem 5-Euro-Schein jedenfalls gibt es hier bereits etwas anderes zu sehen, nämlich die mythische Figur der Europa. Nun kann man darüber streiten, ob sich darin so etwas wie ein Bewusstsein der Souveränitätsproblematik bereits niedergeschlagen hat. Ich würde eher meinen, besser geeignet wäre eigentlich die Germania, die hier abgebildet werden müsste. Wobei ich nicht sagen will, dass Deutschland der EU souverän wird, werden könnte, werden soll, sondern Deutschland nimmt die Stelle des hegemonialen Souveräns ein, aber in einer Reihe von verschiedenen souveränen Staaten. Es ist also keine eindeutige Überordnung, so wie bei der Souveränität, Überordnung des Staats über seine Bürger, sondern ein Nebeneinander der einzelnen Staaten. Und in diesem Nebeneinander nimmt aber Deutschland die hegemoniale Position immer entschiedener ein. Und die Krise die Krise treibt sozusagen diese Dynamik voran. Das hat sich bei den verschiedenen Krisengipfeln des vorigen Jahres ja gezeigt. Es war gewissermaßen nur logisch, dass im Verlauf dieses Krisenmanagements, wie es da betrieben wurde, der Nationalstaat mit der höchsten ökonomischen Effizienz, Exportweltmeister Deutschland, eben umso mehr sich durchsetzt, je größer die Krise wird. So war es eben auch genau vor einem Jahr die deutsche Regierung, die den Vorstoß unternahm, dass die Europäische Union die Budgethoheit über Griechenland erobern sollte, selbstverständlich als eine freundliche Übernahme, was aber unfreundlich aufgenommen wurde, wenn man sich erinnert. Es war die Rede von deutscher Seite von einem Sparkommissar oder einem Vetorecht der Europäischen Union, dann unter dem Druck unter dem Eindruck der Entrüstung von Seiten der Griechen und anderer europäischer Regierungen hat man das Ganze etwas heruntergestimmt und es war nur noch von einem Sparkonto und einem Aufbaukommissar die Rede. Tatsächlich sind dann schließlich viele kleine Spar- und Aufbaubeamte nach Griechenland entsandt worden, um in den griechischen Ministerien nach dem Rechten zu sehen. Die Grauzone, die sich damit in den Fragen der Souveränität bildet, lässt etwa an den gesetzlichen Handlungsspielraum denken, wie ihn im Rechtsstaat Ärzte bei der Sterbebegleitung haben. Die Verschärfung der Krise bringt allerdings den europäischen Bürgern weder in den reicheren noch in den ärmeren Ländern der Union die Notwendigkeit eines europäischen Souveräns nahe, sondern setzt im Gegenteil die zentrifugalen Kräfte frei. Es gibt eben keinen Automatismus, wonach eine gemeinsame Währung unter Kompressionsdruck der Finanzmärkte geraten, einen gemeinsamen Staat aus sich selbst heraus produzierte, so wie auch der Begriff der Krise keineswegs auf den der Ökonomie als einer isolierbaren Sphäre der Gesellschaft reduzierbar ist. Der Begriff der Krise lässt sich nicht losgelöst von dem Bewusstsein bestimmen, das die Menschen jeweils von der Krise haben. Und in diesem Bewusstsein ist imstande der Unfreiheit, also unter kapitalistischen Verhältnissen, noch immer die Vergangenheit das Einheitsstiftende, das heißt konkret für Europa der Nationalsozialismus. Was darum die Voraussetzungen des in der Krise sich neu exponierenden deutschen Souveräns betrifft, so meinen viele Griechen zunächst ganz zu Recht, die Deutschen sollten erst einmal bezahlen, was sie in ihrem Land zerstört haben, als nämlich die Wehrmacht als Spar- und Aufbaukommissar dort fungierte. Nur dass die, die in ihrer Wut Nazis rausschreien auf den griechischen Straßen und Angela Merkel mit Hakenkreuz darstellen und ihre Politik mit dem Holocaust vergleichen, dass diese Protestierenden von dem Zusammenhang, den sie da herstellen, eigentlich gar nichts wissen wollen. Aber auch in Kreisen, die sich in anderer Weise als antideutsch verstehen und sich darum auf die Kritik der politischen Ökonomie und die kritische Theorie berufen, spuken zuweilen ähnliche Bilder herum. So etwa wird hier ganz gerne die EZB, die Europäische Zentralbank, mit der Hakenkreuzfahne ausgestattet, als könnte diese Institution, weil sie dominiert wird von Deutschland, der nunmehr Europa beherrschende Souverän sein oder werden, der gewissermaßen das Werk von Nazi-Deutschland im rein ökonomischen fortsetzt. Ich meine aber im Gegenteil, erst in den Momenten, die der wirklichen Einigung unter einem Souverän in Europa widerstreben, wird die postnazistische Konstellation durchsichtig. Da ist zum Beispiel ein Buch erschienen vor einem halben Jahr im Konkret Verlag von Hermann Kremlitzer herausgegeben, No Way Out ist der Titel dieses Buchs. Und da wird behauptet, den Griechen würden nun, ich zitiere, jene Daumenschrauben aus purem Wert angelegt, die Deutschen so vortrefflich zu ertragen verstehen. Daumenschrauben aus purem Wert. So versucht man gewissermaßen über die Souveränitätsproblematik hinwegzugehen. Dabei wird natürlich, also als ob es Daumenschrauben aus purem Wert geben könnte und als ob der Wert, die Verwertung des Werts, nicht eine staatliche Einheit verlangt, damit diese, als ob nicht die Daumenschrauben des Werts der Staat selber sind, der Staat selber ist. Es ist zwar kaum möglich, wie sich in diesem Band zeigt, für Europa das Problem der Souveränität, ohne die es, wie gesagt, solche Daumenschrauben gar nicht geben kann, ganz zu leugnen, aber traktiert wird dieses Problem dann doch in der alten marxistischen Manier, als wäre es unmittelbar der Verwertungskrise entsprungen, ein von der Geschichte Europas ablösbares, logisch determiniertes Moment des heutigen Konkursverfahrens. Und so heißt es weiter in diesem Band, im Unterschied zu der genauso fundamentalen Krise von 1929 sei diesmal der Souverän selbst in die Krise geraten. Also das wird immerhin erkannt. Aber auch das ist in gewisser Weise falsch, denn wenn man daran denkt, dass ja auch der Nationalsozialismus bereits von jemand wie Franz Neumann durchaus als eine Krise der Souveränität analysiert werden konnte, dann stellt sich die Lage doch wieder etwas anders dar. Das heißt also, folgt man Franz Neumann, dass der Nationalsozialismus seinerseits nichts anderes war als die Krise der Souveränität auf deutsche Art ausgetragen. Deshalb nennt er ja auch seine Analyse des Nationalsozialismus Behemoth und nicht Leviathan. Das heißt, hier ist gewissermaßen der Staat, wie er im Westen ausgeprägt wurde und wie ihn Hobbes als Leviathan bezeichnet hat, abgelöst durch einen perennierenden Bürgerkrieg, einen Bandenkrieg, der gewissermaßen nur noch vortäuscht, ein Gewaltmonopol zu haben. In Wirklichkeit löst sich das Gewaltmonopol, so hat das ja Franz Neumann dargestellt, im Prozess des Vernichtungskriegs zunehmend auf. An die Stelle der Einheit des Gewaltmonopols tritt sozusagen die Einheit, die durch den Vernichtungskrieg geschaffen wird. Was als Staat und Gewaltmonopol erschien im Nationalsozialismus, war in Wahrheit Auflösung in planlose Konkurrenz von Cliquen oder Gangs, zusammengehalten, wie gesagt, allein durch das Ziel des Vernichtungskriegs. Wer solche Erkenntnisse über den Nationalsozialismus hartnäckig ignoriert, wird, denke ich, auch die Krise in der Europäischen Union nicht begreifen können, obwohl doch eine einzige Frage dazu den Weg bahnen könnte, nämlich die einfache Frage, warum die Vereinigten Staaten von Amerika, die ja, wie man täglich hört, nicht weniger verschuldet sind als die Europäische Union, warum die Vereinigten Staaten von Amerika dieses Problem mit der Souveränität nicht haben, dafür aber eines mit ihrer Hegemonie in der Weltpolitik bekommen könnten. Die Schuldenkrise wird hier sozusagen zu einem parteipolitischen Konflikt, der allerdings, wie man weiß, an Schärfe ständig gewinnt. Aber einen parteipolitischen Konflikt innerhalb eines Staates. Während in Europa gewissermaßen die Staaten als Parteien zu fungieren beginnen. Ist es also auch verkehrt, die Europäische Zentralbank als deutsche Institution zu bezeichnen, so ist es dennoch offenkundig, dass, und da beziehe ich mich auf den Text von Manfred Dahlmann in der Saint-Phrase, dass die höchst eigenwillige Konstruktion dieser Währungsunion, die staatsrechtlich wie eine gigantische Fehlkonstruktion aussieht, also eine Währung ohne Staat, dass diese Konstruktion sich praktisch als höchst effizienter Weg, wenn auch nicht zur Steigerung des Mehrwerts, so doch der politischen Macht Deutschlands erweisen wird. Die Frage ist nur, welche Form diese Macht annimmt. Und da könnte man eine Äußerung von Mario Draghi bereits als einen Hinweis auffassen. Der EZB-Direktor hat nämlich den Drei-Jahres-Tender seiner Bank, der Europäischen Zentralbank, in der Höhe von 1 Billion Euro mit dem Kosenamen für die legendäre großkalibrige Krupp-Kanone Dicke Bertha bezeichnet. Das ging damals durch die Presse. Das klingt zwar in Deutschland wie eine Fehlleistung und wird entsprechend peinlich berührt aufgenommen, weil der Zusammenhang von Volkswohlstand und Kriegsvorbereitung allzu deutlich anklingt. Doch es ist eben nur eine Reminiszenz, diese dicke Bertha-Metapher. Niemand weiß im Grunde, wie das Vernichtungspotenzial, das sich in der Euro-Krise bildet, in die Tat umzusetzen wäre. Die EZB leiht den Banken Geld zu niedrigen Zinsen. Die Banken kaufen dafür Staatsanleihen, für die sie höhere Zinsen kassieren können. Und um diese Zinsen zu begleichen, kürzen die Staaten ihre Ausgaben und erhöhen die Steuern. So finanziert Deutschland zunächst seine Exportoffensiven. Und so ergeben sich natürlich auch die dramatischen Unterschiede in der Höhe der Arbeitslosenraten, wenn man Deutschland oder Österreich vergleicht mit Griechenland oder Spanien und Italien. Und vor einem Jahr schien es ja auch noch so, oder noch vor einem halben Jahr schien es so, dass wenn ein Land wie Griechenland seine Schuldigkeit getan hat, aber nicht mehr tun kann, weil es durch ihm eigene gesellschaftliche Strukturen, die auch etwas mit der Verwüstung des nationalsozialistischen Deutschland zu tun haben, nicht mehr imstande ist, mit Ausgabenkürzungen und Steuererhöhung seinen Anteil am Export des heutigen Deutschland zu leisten, dann denken die Deutschen und die Österreicher eben über sein Ausscheiden aus der Eurozone ernsthaft nach. Nun, die Mehrwertmasse wird mit solchen dicken Berthas der EZB freilich nicht erhöht. Es findet nicht mehr Verwertung des Werts durch solche Geldausschüttungen, durch das Drucken von Geld statt. Die vergrößerte Geldmenge, soweit ihr keine Waren entsprechen und als Menge nicht als Geldmenge, auch nicht als Kapital fungiert im strengen Sinn, diese vergrößerte Geldmenge fülle, so hat das Manfred Dahlmann ausgedrückt, die deutsche Kriegskasse. Aber diese Kriegskasse, gebe ich zu bedenken, gibt es im wörtlichen Sinn nicht. Sagen lässt sich einstweilen aus der Perspektive des deutschen Souveräns, dass der Wechsel, dass hier wieder ein Wechsel auf die Zukunft gezogen wird, wie man das ja auch schon kennt aus den vorangegangenen Krisen, aus den Weltwirtschaftskrisen. Hier wird also ein Wechsel auf die Zukunft gezogen. Und die Deutschen ziehen diesen Wechsel wieder einmal im Interesse der ihnen verbleibenden Investoren. Und eigentlich würde das Krieg nahelegen. Aber es kann eben nur spekuliert werden über die Formen der Gewalt, womit dieser Wechsel diesmal zurückgezahlt wird. Zumal gerade in Deutschland selbst, abgesehen von bestimmten politischen Kräften am Rande des politischen Spektrums, keine Bewegung oder Partei sich zeigt, die zu diesem Zweck attraktive Angebote für die Massen machen würde, was wiederum mit der eigenartigen hegemonialen Rolle Deutschlands in der Europäischen Union zu tun haben würde. In Österreich sieht es ja da bereits anders aus, wenn man an Straches FPÖ denkt und in Ungarn schon gar. Nun zu den Ideologen der europäischen Einigung. Die vermeiden ja sorgsam, von einem Staat Europa auch nur zu sprechen. Stattdessen ist die Rede immer wieder von einheitlicher Wirtschaftspolitik oder politischer Union, um nur ja nicht dieses Wort souverän in den Mund zu nehmen, vom Staat Europa zu sprechen. Ein eigenartiger antistaatlicher Affekt beherrscht hier die Diskurse. So als wäre der Staat Europa nicht die Voraussetzung dessen, was Sie als einheitliche Wirtschaftspolitik immer zu fordern. Wer diesen Ideologen der europäischen Einigung zuhört, fühlt sich irgendwie an Sigmund Freuds Geschichte vom geborgten Kessel erinnert. Also die Geschichte handelt, Freud möchte damit die Wirkungsweise, den Funktionsmechanismus des Traums, die Struktur des Traums erläutern, illustrieren. Und die Geschichte handelt davon, dass jemand eben einen Kessel, der also vollständig ist, einen Kessel ausborgt, und er bringt aber den Kessel zurück mit einem großen Loch. Und er verantwortet sich nun folgendermaßen. Erstens habe er überhaupt keinen Kessel geborgt. Zweitens sei dieser Kessel schon bei der Entlehnung durchlöchert gewesen. Und drittens habe er den Kessel unversehrt ohne Loch zurückgestellt. So funktioniert also der Traum bei Freud, das Unbewusste. Der Traum, an dem die Denkweisen des Unbewussten manifest werden, kennt eben kein Entweder-Oder, kennt nicht den Ausschluss des Widerspruchs, nur ein gleichzeitiges Nebeneinander. Und so sprechen auch die Akteure der europäischen Politik und ihre Kommentatoren unablässig wie im Traum. Erstens wolle man nicht die Souveränität eines Mitgliedstaats antasten. Zweitens gäbe es Souveränität überhaupt nicht mehr. Und drittens müsse der Souverän selbst mit seiner Abschaffung durchaus einverstanden sein. Das hört sich dann so an, etwa wenn der Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts Andreas Voskuhles sagt, er votiere für Souveränitätsverzicht, aber dieser Verzicht dürfe auf keinen Fall die Staatlichkeit Deutschlands angreifen. So ist das eben kein Kompromiss im Sinne Max Webers, sondern eine Kompromissbildung im Sinne Freuds. Eine Form, deren das Verdrängte sich bedient, um im Bewusstsein zugelassen zu werden. Von der Notwendigkeit eines gemeinsamen Gewaltmonopols, von Leviathan, um Hobbes zu zitieren, wie es durch eine gemeinsame Währung an sich letztlich rein ökonomisch erfordert wäre, von einer solchen Notwendigkeit wird in Europa fast nur noch in dieser Form gesprochen, in der Form des Traums. Und rein politisch betrachtet geschieht das natürlich aus Angst, aus der Angst, schlafende Hunde zu wecken. Und diese Hunde bellen schon, angebunden jeweils vor der Hundehütte ihres Nationalstaats. Je größer die Krise, desto lauter. Denn die europäischen Bürger, wie gesagt, soweit sie auch noch in ihrem Hass aufs aktuelle Deutschland deutsch gesinnt sind, die europäischen Bürger wollen durchaus keinen europäischen Staat. Sie beklagen lieber die allgemein herrschende Souveränitätsvergessenheit. So hat das Christian Hilgruber in der FAZ ausgedrückt, nicht zufällig mit einer Anspielung auf Martin Heideggers Ontologie. Also Hilgruber selbst beklagt die Souveränitätsvergessenheit. Und sie stellen sich nicht zufällig, wie gesagt, diese Souveränität, die sie in Erinnerung rufen wollen, nach Maßgabe eben von Martin Heidegger und Carl Schmitt vor. Sie denken den ersehnten eigenen nationalen Souverän, den sie gegen die Europäische Union wenden, immer nur als Racket, als ein Racket, das die Einheitlichkeit des Gewaltmonopols ebenso unterminiert wie die Teilung der Gewalten, die von diesem Monopol letztlich ermöglicht wird. Sie wollen den Gegensouverän. In Ungarn wurde das bereits flagrant. Einerseits bildeten sich paramilitärische Verbände. Ich denke, Karl Pfeiffer wird gestern schon darüber berichtet haben, was da so in Ungarn in den letzten Jahren geschah. Einerseits bildeten sich paramilitärische Verbände, andererseits hat es die neue Verfassung auf die Unabhängigkeit der Justiz abgesehen. Von Seiten der Europäischen, der EU-Kommission aber, der die Mittel des Souveräns fehlen, wie ich das ja schon eingangs kurz angedeutet habe, von Seiten der Europäischen Kommission wird nicht einmal der Eindruck erzeugt, dass diese Mittel des Souveräns wenigstens hier nötig wären, so sehr zögerte man das entsprechende Verfahren gegen die ungarische Verfassungsänderung beim Europäischen Gerichtshof einzuleiten. Ein Prozedere, das ohnehin bloß konzipiert scheint, Schlampereien in der Umsetzung irgendwelcher EU-Richtlinien zu sanktionieren. Auf der einen Seite finden sich also Parteien und Bewegungen wie Jobbik in Ungarn, FPÖ in Österreich oder Front National in Frankreich oder in Griechenland die Goldene Morgenröte, wie sich so schön nennt, oder auch die Koalition der radikalen Linken, die mit unterschiedlichen Parolen den Nationalstaat in ein gegen die Europäische Union gerichtetes Racket jenseits des Rechtsstaats zu transformieren suchen. Und die gefährlichsten unter ihnen stützen sich dabei auf das Feindbild vom gierigen Finanzkapitalisten, der also die Europäische Union wie Marionetten, die Politiker der Europäischen Union wie Marionetten zum Tanzen bringt. Auf der anderen Seite steht eine Europäische Union, die für sich in Anspruch nimmt, rechtsstaatliche Normen zu verteidigen, die vielberufenen Werte, aber per Satzung darauf verzichtet dazu die Gewalt des Souveräns auszuüben, stattdessen indirekt mit harmlosen ökonomischen Sanktionen oder im schlimmsten Fall mit dem temporären Entzug des Stimmrechts im EU-Rat droht. Anders gesagt, während die Europäische Union nicht imstande ist, die Frage Max Webers auch nur zu stellen, die Frage nach der wirklichen Herrschaftsstruktur, beantworten sie ihre Gegner bereits mit Karl Schmitt. Angesichts dieser Konstellationen nun für einen europäischen Staat zu plädieren, sozusagen als Garant der Bürgerrechte, wie als eine bessere Chance, die ökonomische Krise zu bewältigen, ist allerdings seinerseits nur ein neokonservatives Wunschdenken. Ein Wunschdenken, für das eben nicht zufällig die nötige Öffentlichkeit fehlt. Und dieses Wunschdenken ist, wie unschwer zu erkennen ist, von den USA inspiriert, also von jenem Staat, der Europa vom Westen her befreit hat, und gibt damit auch den Anhaltspunkt für uns, woher der innere Widerstand gegen einen europäischen Souverän kommt. Er rührt eben daher, dass dieses Europa sich nicht selbst von Hitler-Deutschland befreit hat. Das ganze Dilemma, das sich in der europäischen Einigung von heute abzeichnet und die Krise weltweit immerzu verschärfen kann, dieses ganze Dilemma müsste sans phrase als das Nachleben des Nationalsozialismus inmitten der Demokratien begriffen werden. Ein Nachleben, das nicht nur kein Ende nimmt, sondern nun erst seine Wirkung ganz entfaltet. Denn man darf ja nicht vergessen, Europa ist ja bereits einmal geeint worden. Und da zitiere ich aus einem Entwurf, aus einer Denkschrift des Auswärtigen Amtes über die Schaffung eines europäischen Staatenbundes aus dem Jahr 1943, vom September 1943. Da steht nämlich in dieser Denkschrift über die Notwendigkeit einer Einigung Europas zu lesen, dass, ich zitiere, der Zug der Zeit, weite Zusammenhänge zu schaffen und große Räume gemeinsamer Erzeugung und Bewirtschaftung herzustellen, Europa zum engeren Zusammenschluss nötige. Europa sei zu klein geworden für sich befreiende und sich gegenseitig absperrende Souveränitäten. Ein in sich zerspaltenes Europa ist auch zu schwach, um sich in der Welt in seiner Eigenart und Eigenkraft zu behaupten und sich den Frieden zu erhalten. So am Höhepunkt des Krieges die Denkschrift aus dem Auswärtigen Amt. Abgesehen davon, dass manches an diesem Entwurf, ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, dass manches aus dieser Denkschrift aus der Zeit des Vernichtungskriegs gewisse Strukturen der Europäischen Union vorwegnimmt. Da ist von einem periodischen Staatenkongress die Rede und andererseits von einem ständigen Wirtschaftstag. Nicht? Das entspricht einerseits dem Europäischen Rat auf der einen Seite und andererseits der Europäischen Kommission. Abgesehen davon ist vor allem bemerkenswert, dass gerade die Frage der Souveränität nach den Vorstellungen der damals im Auswärtigen Amt maßgeblichen Strategen durchaus nicht beantwortet werden soll. Und zwar, ich zitiere noch einmal aus der Denkschrift, wenn die Führung ein Vorrecht der stärksten Mächte ist, so bedeutet sie für diese auch die Verpflichtung, nur für den europäischen Frieden, Fortschritt und Wohlstand wirksam zu werden und sich auf das zu beschränken, was die Notwendigkeiten des europäischen Zusammenlebens erfordern. Die Führung der Achsenmächte in Europa ist eine Tatsache, die sich aus den politischen Gegebenheiten von selbst ergibt. Einer besonderen Verankerung in der Verfassung des Staatenbundes bedarf sie, um sich auszuwirken, nicht. Ob und in welcher Form dieser Tatsache in der Verfassung des Bundes formaler Ausdruck verliehen wird, ist eine Frage, die nach Zweckmäßigkeitsgründen beurteilt werden muss. Zitat Ende. Damals kam es nicht mehr zu langen Verfassungsdiskussionen, wie man weiß. Die wenigen Gipfeltreffen fanden dann auf dem Obersalzberg statt. Die Vernichtung hatte absoluten Vorrang und es war, wie gesagt, die Vernichtung, die die politischen Gegebenheiten schuf. Durch sie konnte man darauf verzichten, das Verhältnis der Staaten zueinander institutionell zu regeln oder ein gemeinsames, einheitliches Gewaltmonopol hervorzubringen. Wer an der Spitze stand in diesem vom Nationalsozialismus geeinten Europa und welche Hierarchie sich zwischen den einzelnen Ländern innerhalb Europas herstellte, das sollte sich, wie gesagt, von selbst ergeben. Das heißt, aus dem jeweiligen Einsatz des Landes im Vernichtungskrieg. Die Verdrängung der Souveränität, die sich nun über ein halbes Jahrhundert und einen Kalten Krieg später die Europäische Union auf die Fahnen oder besser auf ihre Geldscheine geschrieben hat, diese Verdrängung der Souveränität ist das Eingeständnis dieser Herkunft, das aber niemand verstehen möchte. Ausgesprochen wird zwar, dass durch die Shoah, durch die Vernichtung der Juden, der Nationalsozialismus als Gründungsakt der Europäischen Union begriffen werden könne, so hat das Georges Bensoussan ausgedrückt. Aufgefasst wird es jedoch immer nur nach dem Muster, das man also aus der Geschichte gelernt habe, der Idee des Nationalstaats, die den Nationalsozialismus hervorgebracht habe, nicht mehr zu folgen oder diese Idee wenigstens nicht mehr so wichtig nehmen dürfe und die Europäische Union dient eben dafür als die beste Schule. Aber in dieser Schule wächst der Nationalsozialismus im selben Maß fort als von den Voraussetzungen des Nationalsozialismus nach wie vor geschwiegen wird. So bleibt als einzige Lehre, also was dazu jenseits des Kommunismus, der Abschaffung von Kapital und Staat überhaupt zu sagen ist, dass in der Nachfolgeunion des nationalsozialistisch geeinten Europas der Übergang von der Verwertung zur Vernichtung, von Leviathan zum neuen Behemoth, dieser Übergang, der überall droht, dass der hier in der Europäischen Union nicht nur besonders leicht fällt, sondern stets unmittelbar globale Konsequenzen hat, dass in diesem Kern Europa, wie das Habermas ausdrückt, das Vertrauen auf Gewaltenteilung und Rule of Law, die hier der Souverän nur unter der Schirmherrschaft des westlichen Hegemons gewährte, gegen allen Anschein, den insbesondere Ideologen wie Habermas verbreiten, zutiefst fragwürdig ist. Wie es mit diesem Krisenbewusstsein steht, lässt sich, ob auf der rechten oder linken Seite des politischen Spektrums, am genauesten an der Tendenz ablesen, mit den Feinden des Westens und Israels gemeinsame Sache zu machen. Und da stellt man fest, dass Tsipras Koalition der radikalen Linken in Griechenland und Straches Freiheitliche Partei in Österreich sich gar nicht so sehr unterscheiden. In Ungarn ist man, wie gesagt, schon weiter. Bei den Jobbik-Nazis, auf die sich der Regierungschef Orban stützen kann, leider nicht stürzt, bei den Jobbik-Nazis, auf die sich Regierungschef Orban stützen konnte und kann, nimmt die Solidarität mit den Feinden Israels bereits praktischer Reformen an. Der Vorsitzende dieser Gruppierung wünschte sich nicht nur Wahlbeobachter aus dem Iran, man dürfte auch Geld von der Islamischen Republik bekommen, und es hat sich neben anderen Rackets eine ungarische Garde zusammengerottet, die für Orbans Verfassungsänderung aufmarschiert und bei der man wirklich nicht mehr weiß, ob sie mehr die alten Pfeilkreuzler zum Vorbild hat oder die Pasteran, die iranischen Revolutionsgarden. Aber davon wird ja Karl Pfeiffer schon erzählt haben gestern. Und damit möchte ich hier auch schließen. Danke für die Aufmerksamkeit.